Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 einigten sich die Regierung der Vereinigten Staaten und die Versicherungsgesellschaften auf eine Zahlung von 38 Milliarden Dollar. Damit wurde jedem getöteten oder verletzten Opfer ein Schadenersatz von 3 Millionen Dollar zugesprochen. Am 3. Dezember 1984 vernichtete eine Giftgaswolke aus Methylisocyanat in Bhopal, Indien, 1600 Menschenleben. 6000 weitere starben an den unmittelbaren Nachwirkungen. Bis heute summiert sich die Zahl der Opfer auf mindestens 20.000 Personen. Die verantwortliche US-Firma Union Carbide zahlte in den folgenden Jahren insgesamt 690 Millionen Dollar an den indischen Staat. Doch nur ein kleiner Teil des Geldes kam den Opfern zugute. Was kostet ein Mensch? Der Wert des Lebens von der Sklaverei bis zum modernen Menschenhandel. Feature von Josef Nussbaumer und Peter Angerer. Im August 2006 veröffentlichte das Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie einen Bericht im Auftrag der Gesundheitsförderung Schweiz über den Wert des Lebens aus ökonomischer Sicht. Grundsätzlich lassen sich die Methoden zur Bewertung des Lebens in zwei Kategorien einteilen. Die Humankapital- und die Zahlungsbereitschaftsmethode. Dabei ist allerdings festzuhalten, dass die Humankapitalmethode heute kaum mehr Anwendung findet. Bei dieser Methode entspricht der Wert des Lebens dem zukünftigen Markteinkommen einer Person, wobei dieses Einkommen auf die Gegenwart abdiskontiert wird. Mit Einschränkungen kann dieser Wert auch als Beitrag einer Person an das zukünftige Inland- oder Sozialprodukt verstanden werden. Die Idee, dass man so viel wert ist, wie man zukünftig produziert, ist allerdings mit der mikroökonomischen Nutzentheorie nicht vereinbar. Wie problematisch der Ansatz ist, zeigt sich schon bei der Frage, wie hoch der Wert von Rentnern oder von nicht arbeitsfähigen Personen sein soll. Frauen kommen in diesem Bericht erst gar nicht vor, der andernfalls die soziale und ökonomische Benachteiligung dokumentieren könnte. Mir ist klar, dass man Konzepte einer solchen Bewertung kritisiert, dass es Gegenargumente gibt. Gerald Bruckner ist Ökonom am Institut für Volkswirtschaft der Universität Linz. Einen objektiven Wert des Lebens sucht er mit seinen Forschungsschwerpunkten Umwelt- und Gesundheitsökonomie. Aber die Frage ist, was passiert im Status quo? Im Status quo bewerten wir tagtäglich, auch ökonomisch, Menschenleben. Alleine mit der Entscheidung, dass ich meinen Pkw verwende, um zur Arbeit zu fahren, treffe ich umweltökonomisch eine Entscheidung darüber, was das Leben neben dieser Straße, von den Leuten, die neben dieser Straße wohnen, wirklich wert ist. Weil die werden dadurch negativ beeinflusst durch mein Autofahren. Wenn Sie ans Schadenersatzrecht denken, wenn Sie an Wiedergutmachung bei Umweltstörfällen und so weiter denken, auf welcher Grundlage beruhen die Kompensationszahlungen? Schwestern, Pfleger, Therapeuten und das Ärzteteam begleiten den Primararzt Leopold Saltuari durch die neurologische Abteilung im Landeskrankenhaus Hochzirl. Professor Saltuari hat sich auf die Neurorehabilitation spezialisiert, also auf die Therapie von Koma-Patienten und Opfern schwerer Sport- und Verkehrsunfälle. Wenn wir uns vorstellen, dass in Deutschland mindestens 7.000 Menschen an Verkehrsunfällen jährlich sterben, und das eigentlich vergleicht mit einem sehr diskutierten Thema, nämlich Patienten, die an AIDS erkranken oder versterben, dann hat das rein von numerischen her ganz einen anderen Stellenwert, aber sozusagen dem technischen Fortschritt und der Mobilität opfern wir eigentlich ohne größere Irritation diese 7.000 Menschen. Wie schaut die soziale Situation aus zu Hause? Frau Kaiser könnte heute nach Hause gehen, aber ihre Verhältnisse sprechen dagegen. Sie lebt allein und ist vergesslich geworden. Der Alltag muss gestaltet werden. Über das Wochenende darf sie noch auf der Station bleiben. Ihr könnte eine Pflegeversicherung helfen. Gott, ja. In ihrem Fall ist es für diesen Gedanken aber zu spät. Alles Gute, auf Wiedersehen. Danke sehr. Bei neueren Produkten ist es schon auch eben für uns ein gewisses Risiko bzw. ein gewisses Probieren, ob der Preis dann halten kann. Georg Eichinger ist in der Unica-Versicherung Referent für Lebens- und Personenversicherungen. Sicher ist es eben so, dass man dieses Kapital, das man in dem Leistungsfall auszahlt, muss eben auf jeden Fall irgendwo wieder herkommen. Es müssen also die Prämien, die wir kassieren, müssen eben schon dann in Summe den Leistungsfällen, die wir auszahlen, entsprechen. Und natürlich sollte eben dann auch noch was übrig bleiben, erstens eben für den Betrieb der Versicherung, den Lohn der Angestellten und ja, die Aktionäre möchten natürlich auch was sehen dabei. Es ist natürlich so, durch Geld sind die Dinge leichter zu definieren und man kommt schneller in die Schere hinein. Im Sinne, dass früher medizinisch sehr wenige Dinge machbar waren und eigentlich alle bezahlbar und mittlerweile ist sehr viel machbar und sie zu bezahlen wird zunehmend ein Problem. Und das hat dann schon Auswüchse wie in Großbritannien, wo man ab einem gewissen Alter keine Hüftprothese mehr bekommt, wo sicherlich sozusagen entscheidender Beitrag zur Lebensqualität ist. Aber wenn man einfach sagt, ab 65, das heißt nicht mehr arbeitsfähiger Mensch, verliert man das Anrecht auf gewisse Hilfen der Medizin. Und diese Diskussion, nachdem eben viel mehr machbar sein wird, wird zunehmen. Wenn man sie Dingsbotoxen-Tappen, Submandibularis und Parotis, dass wir noch weniger Speichel hatten. Was wir tun ist, wir überlegen uns, wie viel geben Menschen aus, um bestimmte Risiken einzudämmen? Wie viel investieren Menschen in bestimmte Schutzvorkehrungen, in Sicherheitsvorkehrungen, zum Beispiel beim Auto, um sozusagen ihr Unfallrisiko oder noch schärfer formuliert, ihr Sterberisiko, ihr Verletzungsrisiko zu reduzieren? Und über diese Reduktion von solchen Risiken versuchen wir einen Rückschluss darauf zu machen, mit welchen monetären Kostenansätzen man ein Leben in diesem Zusammenhang bewerten könnte. Und jetzt hat er wie viel? Risperdal. 3 Milligramm. Risperdal. Ja. Ausgezeichnet. Nichts ändern. Never change a winning. Pogo, die Rigidità. Ich bin überzeugt, dass natürlich die Erkrankungen einfach sicherlich ganz entscheidend davon abhängen, wie die Sozialisierungen sind. Und es sterben bis zum 40. Lebensjahr mehr Menschen an traumatischen Hirnverletzungen als an Unfällen, als wie alle anderen Erkrankungen zusammen. Über diese, wie wir sagen, Zahlungsbereitschaften, die uns die Menschen da äußern, versuchen wir dann, diesen Value of Statistical Life auszurechnen. Das heißt, nicht wir geben vor, was wir glauben, dass ein menschliches Leben wert ist, sondern über marginale, sprich kleine Veränderungen von Risiken und die dafür getätigten Zahlungsbereitschaften berechnen wir ein anonymes Maß. Das ist nicht der Wert meines individuellen Lebens, weil der Wert meines individuellen Lebens geht gegen unendlich für jede Person, sondern das ist ein anonymes Maß, mit dem man versuchen könnte, bestimmte wirtschaftspolitische Maßnahmen dann entsprechend zu reihen und zu bewerten. Ich persönlich habe dann noch eine weitere Überzeugung, dass diese Erkrankungshäufigkeit sehr stark mit dem zusammenhängt, was wir als unsere Freiheit empfinden. Und zwar ist mir das aufgefallen, wie ich in den Vereinigten Staaten, also in Houston gearbeitet habe, dass ca. 50% der Rückenmarksverletzungen der jungen Menschen nicht wie bei uns irgendwelche Sportunfälle oder Verkehrsunfälle waren, sondern Schusswaffenverletzungen. Gerade in der Lebensversicherung gibt es halt eine Gesundheitsprüfung und bei der Unfallversicherung gibt es halt auch die Frage nach den Sportarten, ob diese in dem Toleranzbereich oder in dieser statistischen Ungenauigkeit hineinfallen und eben einfach übernommen werden kann. Im Extremfall ist es eben schon so, dass es immer wieder Personen gibt, wo man sagen muss, aufgrund der Krankheit oder aufgrund einer extremen Tätigkeit, die der ausübt, dass man sagen kann, nein, also wir versichern ihn nicht oder eben ablehnen muss. Ja. Bisher ist es so, dass wir ganz wenig wirklich verfügbar haben zum Stichwort Versicherung des menschlichen Lebens. Natürlich haben wir Lebensversicherungen und Polizen ähnlicher Art, aber dort sind wir weit davon weg, so etwas wie ein objektivierbares Maß dafür zu haben. Wir warten immer noch auf den ersten Strafstoß bei dieser Weltmeisterschaft und sind froh, dass er den nicht gegeben hatte. Es wäre ein Irrtum gewesen. Essier, der aktivste Mann, wurde von Spähern seines ersten Clubs Liberty Professionals in Ghana auf den Straßen von Accra entdeckt, inzwischen millionenwert. im Star-Ensemble von Abramovich in London. Lieber Nussi. Mail an Josef Nussbaumer, Universität Innsbruck, Institut für Wirtschaftstheorie, Politik und Geschichte. Ich glaube, es ist für diese Geschichte der richtige Weg, an die Bankschalter und Auszahlungsstätten des Lebens zu fahren. Ist das ein Thema für einen Sozial- und Wirtschaftshistoriker? Hallo Peter. Mail an Peter Angerer, zurzeit SNEUMO. Ökonomen drücken sich vielfach um diese Problematik, obwohl Preise und Bewertungen zum ureigensten Gegenstandsbereich dieser Zunft gehören. Die Historiker beschäftigen sich ebenfalls relativ wenig mit diesem Phänomen. Jedenfalls ist mir keine Geschichte der Menschenpreise bekannt. Vielleicht erinnerst du dich aber an die Debatte zu Wohlstandsmüll und Humankapital, die vor wenigen Jahren geführt wurde. Arbeitslose und arbeitsunfähige Menschen sind für den Nestlé-Manager Helmut Maucher Wohlstandsmüll. Und der Philosoph Konrad Paul Lissmann interpretiert die Wortwahl so, dass der Manager solche Personen nicht zuletzt aus Kostengründen lieber in einer Müllentsorgungsanlage denn in einer Arbeitslosen- und Krankenversicherung sähe. Weil die Europäische Kommission nicht in diese Falle tappen wollte, hat sie das Humankapital neu definiert und damit prompt das Unwort des Jahres 2004 kreiert. Da waren Konzept und Wortschöpfung aber bereits 50 Jahre alt. Die Kritik richtet sich auf die Reduzierung der Menschen zu ökonomisch interessanten Größen. Die Ironie des Philosophen entdeckt dabei auch Positives. Denn nichts wird heute so gehegt und gepflegt wie das Kapital. Lieber Nussi, SNEUMO, SNEIM, ist eine tschechische Kleinstadt, nur wenige Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt. Die K&K-Vergangenheit bröckelt im Stadtkern von SNEIM wie Laub im Herbstwind von den Hausruinen. Wiederaufbau findet nur am Stadtrand statt. Baukolonnen ziehen Mauern auf, die einmal Einfamilienhäuser halten wollen. Am Stadtrand sind überall, wo es eine Befestigungsmöglichkeit gibt, bunte Schilder montiert. Neue Mädchen ab 25 Euro. Die Nacht ist mondlos. Ich treffe morgen den Sexualforscher Rainer König Hollerwöger, der in SNEIM das AGIS-Projekt der EU-Kommission leitet. Der Namensgeber des Projektes war übrigens ein König von Sparta, der gegen die reaktionären Großgrundbesitzer eine Sozial- und Bodenreform durchsetzen wollte und nach einer Intrige hingerichtet wurde. So viel zur optimistischen Perspektive des AGIS-Projektes, das an den Grenzen zwischen Deutschland, Österreich und der Tschechischen Republik Kinder- und Zwangsprostitution am sozialen Ausgangspunkt bekämpfen soll. Diese Region lebt in diesem Gefälle der Armut gegenüber dem Reichtum, sagen wir mal, der westlichen oder mittelwestlichen Landesbereiche. Dann kommt dazu, dass vor 15 Jahren mit dem Fall des Eisernen Vorhanges wurden so und so viele Gruppen, Einrichtungen arbeitslos, auch in dem ehemaligen Sowjetreich. Die machen sich zunutze Armut, Ausfall von Eltern etc., um dann neue Prostituierte, neue Mädchen oder auch Kinder zu lukrieren. Die werden richtig vorbereitet oft und über Menschenhändler-Situationen weitergeleitet, oft quer durch Europa. Obwohl Prostitution in der Tschechischen Republik verboten ist, sieht die Umgebung von SNEIM wie ein Filmset von Federico Fellini aus. Die Mädchen und Frauen stehen und sitzen im Abstand von einigen Metern am Straßenrand. Viele haben nur Plastiksäcke bei sich, in denen sie ihre Nahrungsmittel für den Tag und die Nacht verwahren. Das ist freilich nur der offene Straßenstrich. Besondere Wünsche werden versteckt und auf Hinterhöfen erfüllt. Rainer König Hollerwöger beobachtet die Szene seit einem Jahr. Das ist eine Roma-Frau. Das ist ein Phänomen, über die Roma sprechen wieder, in der Tschechischen Republik sprechen sie über die Roma nicht besonders gut. Und das sind auch wieder Letztklassiker. Da stehen sie gern, die an der Straße hingestellten, die aber nach einer Viertelstunde wieder alles hergeben müssen, was sie einnehmen. Und die werden da auf Sparflamme gehalten, bis zum Hunger, alles drinnen. Die Frauen, die hier am Straßenrand stehen oder im Staub sitzen, haben zerschlagene Gesichter, Schnittwunden. Hämatome werden nicht einmal verborgen. Das Erstaunliche da wie an der deutsch-tschechischen Grenze ist, dass die Kunden oft ungepflegte Frauen oder Mädchen aufsuchen, Leute, die keine Zähne haben etc. Also, und das ganz kultivierte Menschen, sozusagen zivilisiert wirkende oder Menschen, die Firmeninhaber, alle möglichen Stände abdecken von der österreich-deutschen Seite, die aber quasi als den Kick zurück, unter Anführungszeichen, zur Natur, zurück zur unbearbeiteten Natur praktisch hier hereinkommen. Hallo Peter, kaum beginnt man sich auf ein Thema zu konzentrieren, schreien auch schon die einschlägigen Nachrichten aus allen Medien. Ich lese gerade in der Neuen Zürcher Zeitung: britische Aktion gegen Handel mit Sexsklaven. Operation Pentameter rettet 80 Frauen. London. In den letzten 4 Monaten hat die britische Polizei in konzertierten Aktionen im Vereinigten Königreich 84 ausländische Frauen und minderjährige Mädchen aus den Fängen von Menschenhändlern und Zuhältern befreit. 515 Bordelle, Massagesalons und Privatwohnungen wurden durchsucht und Verhaftungen vorgenommen. Die Polizei schätzt, dass im Land zwischen 2.000 und 3.000 Ausländerinnen zur Prostitution gezwungen werden, zum Teil 16 Stunden am Tag mit bis zu 40 Kunden. Die Frauen werden in ihren Heimatländern von organisierten Banden mit falschen Versprechungen für lukrative Tätigkeiten nach Großbritannien gelockt. Dort wird ihnen der Pass abgenommen. Oft findet bereits in der Flughafenhalle in aller Öffentlichkeit eine Auktion statt. Die Frauen werden an die meistbietenden Bordellbesitzer verkauft. Der Preis kann bis zu 5.000 Euro betragen. Die Opfer werden, nachdem sie von den Zuhältern vergewaltigt worden sind, von Stadt zu Stadt weiterverkauft. Erschrick nicht, wenn ich dir jetzt ein Bibelzitat schicke. Es soll nicht Trost spenden, sondern nur den historischen Rahmen unserer Recherche andeuten. Bereits auf dem Berg Sinai hat der allmächtige, nächstenliebende und Gleichheit verkündende Gott in seinen göttlichen Botschaften an Moses einen eigenen Menschenwertmaßstab für die Bewohner der Erde kundgetan. In Levitikus 27, 1-8 wird ein Rechenverhältnis von 1 zu 17 empfohlen. Das heißt, ein erwachsener Mann hat den 17-fachen Wert eines Mädchens. Nachdem diese Rechnung vor Jahren aufgestellt wurde, kann man sagen, die Situation der Frauen habe sich auf manchen Kontinenten zumindest nicht verschlechtert. Im Bundesbuch wird auch der Umgang mit hebräischen Sklaven geregelt. Exodus 21,7. Wenn einer seine Tochter als Sklavin verkauft hat, soll sie nicht wie andere Sklaven entlassen werden. Hat ihr Herr sie für sich selbst bestimmt, mag er sie aber nicht mehr, dann soll er sie zurückkaufen lassen. Er hat nicht das Recht, sie an Fremde zu verkaufen, da er seine Zusage nicht eingehalten hat. Hat er sie für seinen Sohn bestimmt, verfahre er mit ihr nach dem Recht, das für Töchter gilt. Nimmt er sich noch eine andere Frau, darf er sie in Nahrung, Kleidung und Beischlaf nicht benachteiligen. Wenn er ihr diese 3 Dinge nicht gewährt, darf sie unentgeltlich, ohne Bezahlung, gehen. Es war Rainer König Hollerwögers Idee, das Konzentrationslager Mauthausen als nächstes Ziel zu wählen. ...1942 wurden die Häftlinge des Konzentrationslagers Mauthausen gezwungen, vom Steinbruch zum Lager- und Verwaltungsbereich eine Stiege mit 186 Stufen zu errichten. Über diese grob geschlagenen Steine mussten in den kommenden Jahren die Häftlinge die schweren Granitblöcke auf dem Rücken schleppen. Das Mauthausen-Motto, Vernichtung durch Arbeit, wurde auch Teil der Unterhaltung für das Wachpersonal, das wie in einem riesigen Freilufttheater das Elend der Sklaven auf der Todesstiege von oben beobachten konnte. Mangelhaft ernährt und geschwächt von der Arbeit im Steinbruch, den die Nazis zynisch Wiener Graben nannten, stürzten viele der Häftlinge unter der Last der Steine in den Abgrund oder wurden im Erschöpfungsfall einfach in den Tod gestoßen. Über der Todesstiege stehend kam mir diese Inszenierung des Schreckens bekannt vor. Und tatsächlich, ich musste nur den Steinbruch mit Wasser vertauschen und ich befand mich im Zentrum von Santo Domingo, der Hauptstadt der Dominikanischen Republik. Es una maravilla. Es ist ein Wunder, soll Kolumbus ausgerufen haben, als er am 6. Dezember 1492 der Insel ansichtig wurde, die er Hispaniola nannte. In der einschlägigen Literatur, also in Arbeiten zu Kolonialismus und Menschenhandel, wird Hispaniola als Versuchslabor beschrieben. Bereits 1500 schreibt Kolumbus einem Freund: Der Handel mit Frauen ist allgemein üblich und es gibt viele Händler, die sich nach Mädchen umsehen. Besonders gefragt sind Mädchen im Alter von 9 bis 10 Jahren. Der Dominikanermönch Bartolomé de las Casas war zuerst als Verehrer des Entdeckers nach Hispaniola gekommen und wurde Zeuge der Feldzüge zur Befriedung von Indianern. Die Männer schickten sie in die Bergwerke, um nach Gold zu graben, welches eine fast unerträgliche Arbeit ist. Die Frauen aber schickten sie auf ihre sogenannten Stationen oder Meiereien, wo sie den Feldbau besorgen mussten. Die Männer mussten abgesondert leben, durften nicht den mindesten Umgang mit ihren Frauen haben. Mithin hörte die Fortpflanzung gänzlich auf. 1520 gründete Diego, einer der Söhne von Kolumbus, die Stadt Santo Domingo. Er ließ als spanischer Vizekönig einen Palast errichten und von den Ureinwohnern den Fluss mit Körben für große Schiffe ausgraben. Las Casas hat diese Arbeiten beobachtet und von der Veranda des Palastes aus, vor dem heute die Yacht eines französischen Modedesigners liegt, kann man diese Bilder sehen. Fast alle können diese abscheuliche Lebensart nur wenige Tage ertragen. Denn es ist schlechterdings unmöglich, dass Menschen, die ohne Atem zu schöpfen unter Wasser arbeiten müssen, lange leben können. Ihr Körper wird unaufhörlich von Kälte durchdrungen. Ihre Brust wird vom häufigen Zurückhalten des Atems zusammengepresst. Mithin bekommen sie Blutspeien und Durchfall und sterben daran. Ein Monumentalfilm und eine kleine Geschichte der Indianer. Hier ist meine Bibel. Halt sie, sie wird dir Trost geben. Danke, Herr Pastor. Danke vielmals. In John Fords Western The Searchers von 1956 ist Ethan Edwards, gespielt von John Wayne, ein Offizier der Südstaatenarmee, der erst 3 Jahre nach dem Ende des Bürgerkrieges nach Hause zurückkehrt und sich Fragen nach seinen verlorenen Jahren verweigert. Während der anderen tags vermeintliche Viehdiebe verfolgt, wird seine Familie von Indianern massakriert und seine Nichte entführt. Die folgenden Jahre widmet er seinem Hass auf die Comanchen und der Verfolgung der Entführer. Glaubst du, sie werden uns angreifen? Ja. Der Häuptling muss sein Gesicht wahren. Am Ende skalpiert er den Häuptling, doch die aus seiner Sicht verunreinigte Nichte möchte er nicht zurückhaben. Kaum zu glauben, dass es Weiße sind. Das sind keine Weißen mehr. Das sind Comanchen. 1754 beginnen Frankreich und England einen Krieg um die Vormachtstellung in Nordamerika. 2 Jahre später beginnt der Siebenjährige Krieg in Europa. Die Franzosen bewaffnen Indianerstämme und unterweisen sie im Kriegshandwerk. Die Engländer reagieren darauf mit der Politik der Skalpprämien. Der British Board of Commissioners lobt am 9. April 1756 folgende Prämien öffentlich aus. Für jeden Skalp eines männlichen Indianers über 10 Jahre werden $130. Für einen Skalp von Frauen und selbst von kleinen Mädchen $50 bezahlt. Für lebend gefangene indianische Kinder unter 10 Jahren gibt es $130, was selbst kleine Kinder zu einer begehrten Ware und viele friedlich lebende Stämme zur Zielscheibe skrupelloser Skalp- und Kopfjäger macht. Meistens wird den Opfern die Kopfhaut aus reinem Sadismus bei lebendigem Leib und vollem Bewusstsein abgezogen. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bezahlen alle amerikanischen Bundesstaaten Skalpprämien, manche bis zum Ende des Jahrhunderts. Erst 1924 wurden die Indianer durch den Indian Citizenship Act zu Bürgern Amerikas erklärt und ihnen das Wahlrecht zuerkannt. Ride away. Die Zong-Affäre. Am 6. September 1781 trat der Schiffsarzt Luke Collingwood an der afrikanischen Küste auf dem englischen Sklavenschiff Zong sein erstes Kommando als Kapitän an. Um sich des Vertrauens durch den Schiffseigner James Gregson würdig zu erweisen, ließ der unerfahrene, aber am Gewinn beteiligte Kapitän das Schiff heillos überladen. 440 Sklaven, Männer, Frauen und Kinder, wurden paarweise aneinander gekettet. Zum Schlafen war weniger Platz als in einem Sarg. Diese Form der Unterbringung begünstigte den Ausbruch und die Übertragung von Krankheiten. Wie die Tiere lagen die Afrikaner in ihren mit Kot und Urin verschmutzten Verschlägen. Nur die kleinsten, zum Überleben kaum ausreichenden Wassermengen wurden ihnen zugestanden, als die Zong in eine Flaute geriet. Am 29. November 1781 erreichte das Sklavenschiff eine Insel, die für Jamaika gehalten wurde. 60 Afrikaner und 7 Besatzungsmitglieder waren bereits gestorben. Als Luke Collingwood den Irrtum bemerkte, ließ er den Kurs ändern und alle krank erscheinenden Sklaven in das Meer werfen, um Wasser zu sparen und für den Eigentümer Besatzung und Schiff zu retten. Während der folgenden 3 Tage warfen Collingwood und seine Mannschaft 132 Sklaven über Bord. Dabei gingen die Mörder davon aus, im Recht zu sein, denn ein Sklave war Ladegut, eine Ware, die gekauft und wieder verkauft wurde. So stand es auch im Versicherungsvertrag. Der Versicherer übernimmt das Risiko des Verlusts, der Gefangennahme und der Tötung von Sklaven oder jeden anderen unvermeidlichen Unglücksfall. Nur der natürliche Tod ist davon ausgenommen, da er jederzeit zu erwarten ist. Als die Zong am 22. Dezember 1781 schließlich Jamaika anlief, war Collingwood tot, aber es fanden sich noch 420 Gallonen mit Wasser gefüllt. Im Hafen machten Gerüchte die Runde, die Seeleute besuchten Kneipen, besorgten sich Ruhm und Frauen, die Abgebrühten verarbeiteten die Erlebnisse durch Prahlerei. Du hättest ihre von Angst erfüllten Augen sehen sollen. Ihr hättet die Schreie hören sollen. Im März 1783 begannen in London vor einem Richter die Anhörungen zu diesem Fall. Doch es wurde nicht der Massenmord Luke Collingwoods an 132 Menschen verhandelt. Kläger war der Schiffseigner James Gregson, der in Liverpool über eine ansehnliche Flotte von Sklavenschiffen verfügte und die volle Versicherungssumme kassieren wollte. Das Gericht fällte schließlich ein Urteil zugunsten des Versicherers, in dem es erstmals afrikanischen Sklaven ein menschliches Wesen, wenn auch nur innerhalb ihrer eigenen Kultur, zubilligte. 1787 gründete Granville Sharp die erste Gesellschaft zur Abschaffung des Sklavenhandels. Wie Sklavenhändler ihre Preise kalkulierten. Von 100 in Afrika gefangenen Schwarzen erreichten 20 die afrikanische Küste. Von 20 in Afrika verladenen Schwarzen erreichten 5 bis 8 Amerika. Die ersten 3 Jahre überlebten 2 bis 3 Sklaven. Insgesamt wurden 15 Millionen Schwarze nach Amerika verkauft. Viele Sklavenhändler behaupteten, einen besonderen Geschmackssinn entwickelt zu haben, um am Schweiß eines Sklaven dessen Gesundheit feststellen zu können, weshalb sie am Kinn der Sklaven leckten. Vielleicht war es auch nur eine Geste der Verachtung, der Unterwerfung, auch um den Grad der Angst beim Sklaven zu überprüfen. Und die Sklavenhändler lutschten an der Folge ihrer eigenen Geste, dem Angstschweiß. Diese Szene stellen wir uns Ende des 17. Jahrhunderts am größten Sklavenmarkt Nordamerikas vor. Sklavenhändler und Plantagenbesitzer untersuchen Zähne und Muskeln der angebotenen Ware. Die Sklaven sind nackt und an eine Mauer gekettet. Diese Mauer wird der Straße ihren Namen geben und zum Synonym für Erfolg, Habsucht und Reichtum werden. Wall Street. Am 17. Mai 1792 wird die New Yorker Aktienbörse auf diesem Marktplatz des Schreckens gegründet. Eine kleine Geschichte über Gummi. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts begegnete der französische Forschungsreisende Charles-Marie de la Condamine im Amazonasgebiet erstmals Indianern, die durch einschneidende Rinde des Hevea-Baums einen Saft gewannen, den die Maya Cahuchu, der Baum, der weint, genannt hatten. Die Nachricht von den Möglichkeiten dieses Rohstoffes sollte zur weiteren Dezimierung der afrikanischen Bevölkerung und der Ureinwohner Südamerikas beitragen. 1885 wurde bei der Berliner Kongo-Konferenz dem belgischen König Leopold II. Der Kongo als Privatbesitz zuerkannt. Dabei wurde das riesige Gebiet, so groß wie Westeuropa, als unbewohnte Fläche behandelt. Amerika ist die erste Nation, die den neutralen Staat anerkennt, denn Leopold kann den Amerikanern den Kongo als Konföderation freier Negerrepubliken verkaufen, die vor allem von den Südstaaten als willkommene Lösung bei der Rückführung vieler nach der Befreiung unerwünschter Sklaven gesehen wird. Leopold II. Wird Afrika nie betreten und vertraut die Verwaltung seiner Ländereien den brutalsten und daher erfolgreichsten Sklavenhändlern an. Der katholische Monarch lässt neben einem ausgeklügelten System von Handelsstützpunkten auch Missionsstationen errichten. Und es sind die protestantischen Missionare, die mit neuen Kameras das mörderische System der belgischen Sklavenwirtschaft bei der Gewinnung von Elfenbein und Kautschuk dokumentieren. An einer Flussmündung am Tumbasee, schreibt der schwedische Baptistenmissionar Elias Sjöblom, sah ich Leichen in den See treiben, denen die rechte Hand abgehackt worden war. Und als ich zurückkam, erzählte mir der Offizier, warum man sie getötet hatte. Wegen des Kautschuks. Beim Überqueren des Flusses sah ich, wie von den Ästen mancher Bäume Leichen ins Wasser hingen. Als ich das Gesicht von dem grausigen Anblick abwandte, sagte einer der schwarzen Unteroffiziere, der uns folgte, das ist gar nichts. Vor ein paar Tagen kam ich von einem Gefecht zurück und brachte dem weißen Mann 160 Hände. Die wurden dann in den Fluss geworfen. Tatsächlich ist auch den Regierungen das Ausmaß des Schreckens bekannt. Amerikanische Konsulatsbeamte sammeln Aussagen. Mein Mann, der mit der Ziege hinter uns marschierte, konnte nicht länger aufrecht stehen, und so setzte er sich neben dem Pfad und wollte nicht weitergehen. Dann schlug ihm einer der Soldaten mit dem Gewehrende auf den Kopf und er fiel auf den Boden. Einer der Soldaten nahm die Ziege, während zwei oder drei andere mit den langen Messern, die sie auf das Ende ihrer Gewehre stecken, auf meinen Mann einstachen. Ich sah das Blut herausströmen und dann sah ich ihn nie wieder. Viele junge Männer wurden auf die gleiche Weise getötet und viele Babys ins Gras geworfen, um sie sterben zu lassen. Es ist Edmund Dene Morel, der die Wende bringt. Morel war für den Waren- und Schiffsverkehr zwischen Antwerpen und dem Kongo verantwortlich und kannte daher die Dimension der Kongo-Connection. Er kannte aber auch Leopolds höchste Verwaltungsbeamte im Kongo. An seinen Freund Sir Arthur Conan Doyle, den Erfinder von Sherlock Holmes, schreibt er über die Ausbeutung des Kongo. Nur mit Zwangsarbeit in einer ganz schrecklichen Form ließen sich diese ungeheuren Profite erklären. Zwangsarbeit, die von den engsten Mitarbeitern des Königs angeordnet wurde. Mir wurde schwindelig und ich war entsetzt über die horrende Bedeutung meiner Entdeckungen. Ich war auf eine Geheimgesellschaft von Mördern, mit einem König als Oberhalunken gestoßen. Aus solchen und ähnlichen Nachrichten entwickeln Schriftsteller wie John Galsworthy, Sir Arthur Conan Doyle und Mark Twain eine weltweite Kampagne gegen den belgischen Schlächter. Twain schreibt in König Leopolds Monolog: Der einzige Augenzeuge, den ich nicht bestechen konnte, war die Kodak-Kamera. Der weltweiten Entrüstung begegnet König Leopold 1908 mit der Übergabe seiner Privatkolonie an Belgien. Aber 10 Millionen Menschen waren tot. Sie wurden ermordet, Opfer von Seuchen und barbarischer Arbeits- und Lebensbedingungen. Aber der Monarch hatte 1,1 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Damit hat jeder Tote, Männer, Frauen, Kinder, mit 110 Dollar Leopolds Vermögen vermehrt. Hat sich der Ball zurückgeholt, Steven Appiah. Und immer wieder die Versuche von Michael Essien, der Mann, der vor einem Jahr für 38 Millionen Euro von Lyon zu Chelsea gewechselt ist und damit der teuerste Spieler Afrikas aller Zeiten. Während in der Sklavenwirtschaft noch eine Ausbeutungsdauer von 7 Jahren berechnet wurde, kalkulieren die Buchhalter der SS-Führung Buchenwald 1941 den Wert eines Häftlings nur noch für 9 Monate. Rentabilitätsberechnung bezüglich eines Häftlings. Täglicher Verleihlohn durchschnittlich 6 Reichsmark. Abzüglich Ernährung 60 Pfennig. Nettogewinn 5 Reichsmark 40. Durchschnittliche Lebensdauer 9 Monate oder 270 Tage. Daraus folgt 270 mal 530 ist 1431. Abzüglich Bekleidungsamortisation 10 Reichsmark. Hier hat sich ein kleiner Rechenfehler eingeschlichen. Dabei wird doch behauptet, die Nazis seien präzise Buchhalter gewesen. Erlös aus rationaler Verwertung der Leiche. Zahngold, Kleidung, Wertsachen, Geld minus Verbrennungskosten von 2 Reichsmark ergibt einen durchschnittlichen Nettogewinn von 200 Reichsmark. Gesamterlös nach 9 Monaten 1631 Reichsmark. Dazu kommen noch Erlöse aus Knochen- und Aschenverwertung. Dort, wo es keine rechtlichen Begrenzungen gibt, machen sich die Mächtigen jene monetären Maße, die ihnen genehm sind. Das heißt, der Sklavenhalter brauchte nicht darüber nachzudenken, wie das mit Menschenrechten ist, sondern er hat sozusagen einen Kostenersatz für diese Person hergenommen, der weit weg von dem ist, was wir heute sagen würden, was irgendwie der Versuch ist eines monetären Maßes für ein menschliches Leben. Das heißt, natürlich spielen die Rahmenbedingungen eine ganz große Rolle. Wenn Sie völlig entrechtete Arbeitnehmer haben, dann wird die logische Schlussfolgerung daraus sein, dass die Unternehmer, sofern die Armee von Arbeitskräften groß genug ist, wird das lediglich als Kostenfaktor interpretieren und damit diesen Satz so weit, wie es nur irgendwie möglich ist, nach unten lizitieren. Am 10. Dezember 1948 wurde von den Vereinten Nationen die Erklärung der allgemeinen Menschenrechte verabschiedet. Artikel 4 bleibt vorerst eine Absichtserklärung. Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden. Sklaverei und Sklavenhandel sind in allen Formen verboten. Saudi-Arabien verbietet 1963 die Sklaverei. Mauretanien erklärt 1981 als letztes Land die Sklaverei für abgeschafft. Trotzdem, im Jahre 2000 beklagt eine UN-Arbeitsgruppe zu modernen Formen der Sklaverei, dass Millionen von Frauen und Männern als Sklaven leben müssen. Nicht Ronaldinho, nein, der junge Kaká hat den Höhepunkt gesetzt. Hier in der ersten Hälfte. Und bei Sao Paulo, da schlagen sich jetzt heute noch alle an den Kopf und denken sich, wie konnten wir den Mann nur für 8 Millionen damals nach Mailand ziehen lassen. Am Am Weihnachtsabend des Jahres 1993 fuhr Patricia Anderson in Los Angeles mit ihren vier Kindern in ihrem Chevrolet Malibu, Baujahr 1979, von der Mitternachtsmette nach Hause, als sie von einem betrunkenen Autofahrer gerammt wurde. Der Tank in Patricias Auto explodierte und alle Insassen erlitten Verbrennungen dritten Grades. Der 11-jährigen Alicia musste eine Hand amputiert werden. Ihre Ohren waren bis zu den Knochen abgebrannt. Das Kind musste sich 70 Operationen unterziehen. Der Autokonzern General Motors sah den Schadenersatzforderungen gelassen entgegen. Doch während der Gerichtsverhandlung tauchte eine interne Wertanalyse für die Geschäftsführung auf. Demnach wurden die Schadenersatzansprüche für die vorschriftswidrig platzierten Tanks im Chevrolet Malibu Modell nach den häufigen Feuerunfällen mit $2.40 pro Auto errechnet, während die Verlegung des Tanks mit $10 für jedes Auto zu kalkulieren sei. Für $7.60 mehr Kosten bei jedem Auto, das vom Fließband rollte, wurden damit verbrannte und tote Kunden in Kauf genommen. Das Gericht verurteilte den Konzern mit $4.9 Milliarden zur höchsten Schadenersatzsumme der Geschichte. Nach dem Einspruch von General Motors wurde die Summe 1999 auf $1.2 Milliarden für die farbige Familie reduziert. Ein Warenkorb zur plastischen Chirurgie, ein Angebot der Kompetenzkliniken. Narkose und Übernachtungen sind in den Preisen nicht enthalten. Augen, Augenoberlid und Unterlid, jeweils 1.700 Euro. Fettabsaugen kostet 1.900 Euro. Brustvergrößerung ab 4.900. Für Bruststraffung und Brustverkleinerung sind jeweils 5.200 Euro zu bezahlen. Facelifting kostet 5.900 Euro. Ein Warenkorb aus dem Internet über die teuersten Scheidungen. Die Liste führt der Medienmogul Rupert Murdoch an, der nach 31 Ehejahren an seine Frau 1,2 Milliarden Euro zahlen musste. Etwas exzentrisch erscheint mir die Scheidung von Phyllis und Sumner Redstone nach 55 gemeinsamen Jahren. Hat aber immer noch über 1 Milliarde gekostet. Adnan Khashoggi und Ted Turner zahlten jeweils 720 Millionen. Auf Platz 9 liegen ex aequo die Schauspieler Michael Douglas und Harrison Ford mit 60 Millionen. Noch ein Warenkorb über die wertvollsten Models. Karolina Kurkova, Julia Stegner, Heidi Klum, Natalia Vadianova, Letizia Casta, Lia Kebede, Giselle Bündchen, Eva Pattberg, Naomi Campbell, Kate Moss trennen jeweils etwa 3 Millionen, wobei die erste 43 Millionen wert ist und die zehnte nur mehr mit 13 Millionen kalkuliert wird. Eine kleine Kriminalgeschichte. Die Ermordung Eugene Clermont Mullendores am 26. September 1970 gehört zu den großen Rätseln der amerikanischen Kriminalgeschichte. Der Farmersohn war in unermesslichem Reichtum und mit dem Spitznamen Prinz von Oklahoma aufgewachsen. Mullendore hatte jedoch zwei unglückliche Leidenschaften: Pferderennen und seine Frau Linda, wobei nie ganz sicher war, in welche der Leidenschaften er mehr Geld investierte. Nach einigen Fehlspekulationen war Mullendore 1969 pleite und schloss mehrere Lebensversicherungen in der Gesamthöhe von $15 Millionen ab. Mitte September konnte der Farmer seine Telefonrechnung nicht mehr bezahlen, Ende des Monats sollten die Polizen auslaufen und ein paar Tage zuvor verließ ihn auch noch Linda und beantragte die Scheidung. Als der 32 Jahre alte Farmer erschossen wurde, befand sich Linda in sicherer Entfernung und konnte die Versicherungspolizen gegen 15 Millionen einlösen. Bis 1995 stand sie mit dieser Summe im Guinness-Buch der Rekorde für die höchste jemals ausbezahlte Lebensversicherung. Üblicherweise, wenn jemand solche Summen abschließt, 10 Millionen, dann fragen wir ihn schon auch, ja, für was braucht er jetzt so eine hohe Versicherung? Nachdem es eben durchaus eben manchmal so Überlegungen gibt, die Leiche irgendjemand anderen für einen anderen auszugeben und dann die Lebensversicherung selber zu kassieren, so in Richtung, um solche Sachen von vornherein zu vermeiden. Am 1. Mai 1994 starb in Bologna der brasilianische Formel-1-Rennfahrer Ayrton Senna, 34 Jahre alt. In seinem Fall war die Lebensversicherung 16,5 Millionen Euro wert. Dazu ein Warenkorb über die wertvollsten versicherten Körperteile. Das Gesicht von Jennifer Lopez ist für 500 Millionen Euro versichert. Ihre Beine für 434, Stimme für 306, der Busen für 220 und die Hüfte für 110 Millionen. Luis Figos Beine waren für 70 Millionen Euro versichert. Janet Jacksons Hintern für 23 Millionen. Wieder mal brasilianische Art. Weder der erste noch der zweite Pfosten ist abgedeckt. Dida! Zum ersten Mal nach 1950 hat Brasilien mit Dida wieder einen farbigen Torhüter. Kaká. Ronaldinho, jetzt kann es schnell gehen. Adriano. Adrianos Knie 15 Millionen Euro. Der amerikanische Weinkritiker Robert Parker hat seine Nase bei Verlust seines Geruchssinnes für 1 Million Dollar versichern lassen. Keinen überschaubaren Warenkorb gibt es für den illegalen Organhandel. Realistisch dürften nur die Zahlen aus China sein. Nach Angaben von Amnesty International werden in China fast 80% aller weltweiten Todesurteile vollstreckt. Die Schätzungen schwanken dabei zwischen 1770 und 8000 Hinrichtungen pro Jahr. Den durch Genickschüsse Getöteten werden anschließend die verwertbaren Organe entnommen. Eine Niere ist für 50.000 Euro zu haben, eine Leber für 100.000. Lunge und Herz kosten mindestens 120.000 Euro. Wegen der gesetzlichen Besonderheiten Chinas finden dort auch seit einigen Jahren viele Ärztekongresse statt. Ich war jetzt im März in Hongkong auf Kongress. Ich war bewusst, also der Weltkongress für Neurorehabilitation in Hongkong organisiert, weil die Chinesen, die diese ethischen Schranken nicht haben, wesentlich mehr experimentieren mit Stammzellen. Aber wenn ich mir dann sozusagen die Resultate anschaue, bei 700 Querschnittspatienten implantierte Stammzellen, 1% Todesfälle durch die Operation, kein einziger Patient signifikant verbessert, dann muss man ja wieder sagen, zum Glück gibt es da ethische Schranken. Es hat was gehabt bei mir. Das so schnell diese Armut nicht aufhören wird. Und wenn die Grenzen fallen, dann ist es ja ein leichtes, noch fließend darüber zu kommen oder hin und her zu handeln mit Frauen. Das ist eine fließende Möglichkeit, so wie vom Meer her, wie der Menschenhandel über die Häfen kaum kontrollierbar ist. Das habe ich gestern mit einer griechischen Kollegin gesprochen. Es ist kaum zu kontrollieren. Mit Fischkuttern werden sie geführt. Mit der Hoffnung, in die Freiheit, in eine bessere Welt zu kommen, fallen sie als Sklaven, Sklavinnen in die Bedingungen und die Bedingungen des Sklavenmarkts, dann der Gegenwart. Mittlerweile nimmt der weltweite Menschenhandel hinter dem Waffen- und Drogenhandel die dritte Stelle ein. Was das Milliardengeschäft mit Frauen und Kindern so attraktiv macht, sind die fehlenden Beweismittel. Keine Frau, deren Familie einer Bedrohung ausgesetzt ist, wird gegen ihre Peiniger aussagen. Außerdem wird der Handel mit Drogen härter bestraft als jener mit Menschen. Im Weltbevölkerungsbericht von 2006 schätzt die UNO die Zahl der pro Jahr verkauften Menschen zwischen 600.000 und 800.000 und den Umsatz auf 7 bis 12 Milliarden Dollar. In den Bestimmungsländern verdienen kriminelle Syndikate mit ihren Opfern noch einmal rund 32 Milliarden Dollar. In der Industrieökonomie wird dieser Vorgang der Aufwertung von Rohstoffen Veredelung genannt. Lieber Nussi, ich glaube, das wäre jetzt der richtige Moment, einen Hoffnungsschimmer, einen dünnen Sonnenstrahl leuchten zu lassen. Eine kleine Geschichte der Erklärung der Menschenrechte. Marquis de Lafayette, 1789 Mitglied der Generalstände, hatte bereits 1777 voller Bewunderung Thomas Jeffersons Arbeit an der Menschenrechtserklärung verfolgt und nach dessen Vorbild seine Erklärung für die französische Nationalversammlung formuliert, die schließlich am 26. August 1789 verkündet wurde. Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Artikel 1. Die Menschen werden frei und gleichen Rechten geboren und bleiben es. Gesellschaftliche Unterschiede dürfen nur im allgemeinen Nutzen begründet sein. Artikel 2. Der Zweck jeder politischen Vereinigung ist die Erhaltung der natürlichen und unantastbaren Menschenrechte. Diese sind das Recht auf Freiheit, das Recht auf Eigentum, das Recht auf Sicherheit und das Recht auf Widerstand gegen Unterdrückung. Im September 1791 legt die Schriftstellerin Olympe de Gouges der Nationalversammlung in Frankreich einen neuen Entwurf der Deklaration vor. Die Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin. Sie verlangt für l'homme, Mensch, Mann, eine Erweiterung in Frau und Mann und fordert die volle rechtliche, politische und soziale Gleichstellung der Frauen. Dazu sollte auch das Recht gehören, den Vater eines Kindes zu benennen. Und Olympe de Gouges ändert Artikel 10. Niemand soll wegen seiner Anschauungen, selbst religiöser Art, belangt werden, solange deren Äußerung nicht die durch das Gesetz begründete öffentliche Ordnung stört. Die Frau hat das Recht, das Schafott zu besteigen. Sie muss gleichermaßen das Recht besitzen, die Rednertribüne zu besteigen. Am 3. November 1793 ist es soweit. Olympe de Gouges besteigt die Guillotine und nützt sie vor ihrer Hinrichtung als Bühne. Freiheit und Gerechtigkeit besteht darin, den anderen zurückzugeben, was ihnen zusteht. Sie hörten, was kostet ein Mensch? Der Wert des Lebens von der Sklaverei bis zum modernen Menschenhandel. Feature von Josef Nussbaumer und Peter Angerer. Gesprochen haben Franz Josef Cencic, Mischo Fries, Nikolaus Kinski, Peter Matic und Cornelius Obonja. Regie Peter Angerer. Redaktion Eva Reuter. Bibliothek Adam Hochschild, Schatten über dem Kongo. Deutsch von Ulrich Enderwitz, Monika Noll, Rolf Schubert. Klett-Cotta. Das war eine Koproduktion des Österreichischen Rundfunks mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg.